Teil 1. Finden Sie Ihre innere Stimme. Kapitel 4. Entdecken Sie Ihre innere Stimme. Unsere ungeöffneten Geburtsgeschenke. So viele Geburtsgeschenke, die darauf warten, aufgemacht zu werden. So viele handgefertigte Geschenke, die Gott dir gesandt hat. Der Geliebte sagt immer wieder, alles, was mein ist, ist auch dein. So viele Geburtsgeschenke, die darauf warten, aufgemacht zu werden, schrieb Hafiz. Die Fähigkeit zur Entdeckung unserer inneren Stimme liegt in dem Potenzial, das uns von Geburt an mitgegeben wurde. Damals wurden, noch verborgen und unentwickelt, die Samen wahrer Größe gelegt. Wir erhielten wundervolle Geburtsgeschenke, Talente, Fähigkeiten, Vorzüge, Intelligenzen, Möglichkeiten, die jedoch fast alle so lange ungeöffnet bleiben, bis wir uns entscheiden und bemühen, sie auszupacken. Dank dieser Gaben ist das in jenem von uns schlummernde Potenzial enorm, ja unendlich groß. Unser Vorstellungsvermögen reicht nicht aus, eine Idee davon zu entwickeln, wozu ein Mensch fähig ist. Babys mögen zu den abhängigsten Geschöpfen im Universum gehören, doch innerhalb weniger Jahre werden sie die mächtigsten. Je mehr wir unsere gegenwärtigen Talente nutzen und ausbauen, desto mehr Talente bekommen wir und desto größer werden unsere Fähigkeiten. Alle Kinder werden als Genies geboren. 9.999 von 10.000 aber werden schnell, wenn auch unabsichtlich, von Erwachsenen ihres Genies beraubt, sagte Buckminster Fuller. Lassen Sie uns die drei wichtigsten Geburtsgeschenke näher ansehen. Erstens, unsere Freiheit und Fähigkeit zu wählen. Zweitens, die Naturgesetze oder Prinzipien, die universell sind und sich nie ändern. Drittens, unsere vier Intelligenzen bzw. Fähigkeiten. Die physische bzw. ökonomische, die emotionale bzw. soziale, die mentale und die spirituelle. Diese vier Intelligenzen bzw. Fähigkeiten entsprechen den vier Dimensionen der menschlichen Natur: Körper, Herz, Verstand und Geist.